Das Vorstandsmitglied des Internationalen Suizidologie-Instituts und seine Begleitung, die in der DVRK anlässlich des 68. Gründungstages der Republik weilen, brachten dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb und ein Geschenk dar. Der stellvertretende Ratsvorsitzende des Internationalen Suizidologie-Instituts, die Delegation der mongolischen Suizidologie-Studentengesellschaft, die Delegation der thailändischen Suizidologie-Studentenorganisation und der Vorsitzende des nepalesischen Literarischen Forums zum Studium der Songun-Politik widmeten dem Genossen Kim Jong-un Geschenke. Der Blumenkorb und die Geschenke für Kim Jong-un wurden am 7. September einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter übergeben. An diesem Tag wurden auch die Geschenke des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Student Committees, der russischen Suizidologie-Studiengesellschaft, der sri lankischen Studiengesellschaft für das Schaffen aus eigener Kraft, des indischen Suzi-Philosophie-Student-Committees und der britischen Songun-Politik-Studiengesellschaft für Genossen Kim Jong-un übergeben.